Daten und Datenspeicherung. Daten und Datenfluss. Daten und Datenmissbrauch. Datenkauf und Datenklau. Daten nehmen ihren Lauf. Du, pass auf, pass auf.